Deutschlandfunk. Radionacht Jazz. Das franco-britische Quartett Barbacana mit dem gleichnamigen Stück und dem Schlagzeuger Sylvain Darifourc. Herzlich willkommen zur vierten Stunde der Radionacht Jazz im Deutschlandfunk. Am Mikrofon weiterhin Karl Lippegaus. Das Thema Auf zu neuen Ufern, französischer Jazz im Aufbruch. Das, was jetzt kommt, könnte erstmal wie ein kleiner Besuch in der Muppets Show klingen, aber es ist ernst gemeint und hervorragend interpretiert von Jean Dustessier. Sein Album heißt Post K. Der letzte Buchstabe im Titel des Albums steht für den Wirbelsturm Katharina, der New Orleans verwüstete. Es geht darum, wie Leute, die etwas mit dem bauen wollen, was noch übrig ist, sich durchschlagen. Mit den Resten, die ausgegraben werden, die es dann aber auch anders machen wollen, als es vorher war, auch mit neu erfundenen Materialien. So in etwa nähert sich Jean Dustessier mit seiner Gruppe dem Erbe der alten New Orleans Musik, den Ikonen des Jazz, Jelly Roll Morton, Louis Armstrong, Sidney Bechet oder hier Jabbo Smith mit seiner Jazz Battle. Diese Musik aus New Orleans hatte ja nie stagniert, sie wurde nie steif, sondern mutierte mit den wechselnden Zeiten und Gezeiten. Und das gilt auch für die des fabelhaften Klarinettisten Jean Dustessier. Thank you. devant le zinc. Sur le coup de 10 heures, un grand plombier zingueur habillé en dimanche, et pourtant c'est la nuit, chante pour lui tout seul, chante que c'est jeudi, qu'il n'ira pas en classe, que la guerre est finie et le travail aussi, que la vie est si belle et les filles si jolies. Et titubant devant le zinc, mais guidé par son fil à plomb, il s'arrête pile devant le patron. Trois paysans passeront et vous paieront. Puis disparaît dans le soleil sans régler ses consommations. Disparaît dans le soleil tout en continuant sa chanson. Das war wieder ein kleines Chanson von Jacques Prévert zwischen all diesen sehr neuen Musiken. Der Pianist François Rollin gehört zu einem Musikerkollektiv in Grenoble, La Forge, und die haben ein eigenes Plattenlabel, bei dem eine Hommage an Erik Satie erschien. Daraus hören wir jetzt La Journée du Musicien, der Tagesablauf des Musikers. Erik Satie. Hier der präzise Stundenplan meiner alltäglichen Unternehmungen. Aufstehen 7.18 Uhr, inspiriert von 10.23 Uhr bis 11.47 Uhr. Ich esse um 12.11 Uhr zu Mittag und verlasse die Tafel um 12.14 Uhr. Erholsamer Ausritt weit in meinen Park hinein, 13.19 Uhr bis 14.53 Uhr. Weitere Inspiration von 15.12 Uhr bis 16.07 Uhr. Diverse Beschäftigungen, Fechten, Nachsinnen, Bewegungslosigkeit, Besuche, Betrachtungen, Geschicklichkeitsübungen, Schwimmen etc. von 16.21 Uhr bis 18.47 Uhr. Das Abendessen wird um 19.16 Uhr serviert und ist um 19.20 Uhr beendet. Es folgt die laute Lektüre symphonischer Partituren von 20.09 Uhr bis 21.59 Uhr. Regelmäßiges Zubettgehen um 22.37 Uhr. Einmal wöchentlich fahre ich um 3.19 Uhr aus dem Schlaf hoch, und zwar dienstags. Erik Satie, gespielt von François Rollin und dem Musikerkollektiv La Forge aus Grenoble. L'artiste doit régler sa vie. Voici l'horaire précis de mes actes journaliers. Mon lever à 7h18. Inspiré de 10h23 à 11h47. Je déjeune à 12h11. Et quitte la table à 12h14. Salutaire promenade à cheval dans le fond de mon parc de 13h19 à 14h53. Autre inspiration de 15h12 à 16h07. Occupations diverses, escrime, réflexion, immobilité, visite, contemplation, dextérité, natation, etc. De 16h21 à 18h47. Le dîner est servi à 19h16 et terminé à 19h20. viennent des lectures symphoniques à haute voix de 20h09 à 21h59. Coucher a lieu régulièrement à 22h37. Hebdomadairement, réveil en sursaut à 3h19 le mardi. Michel Benita am Kontrabass mit der Koto-Spielerin Miike Miyazaki, River Silver. Die Bassistin Sarah Murcia hatte die berühmte Platte der Sex Pistols nie viel gehört, als sie herausgekommen war. Sie tendierte, was diese Musik betraf, mehr zu The Stooges und Planet Claire. Aber, so erklärt Sarah Murcia, Nevermind the Bollocks, das ist ein Drittel Musik und zwei Drittel Konzepte, ob politische oder ästhetische. Die Musik ist sehr festgezurrt und man könnte sagen, alle Stücke ähneln sich, was einem viele Chancen zur eigenen Interpretation eröffnen kann. Es sind Stücke, die im Unbewussten widerhallen. She was a girl from Birmingham. She just had an abortion. She was a case of insanity. Her name was Pauline. She lived in a tree. She was a no one who killed her baby. She sent letters from the countryside. She was an animal. A bloody disgrace. Buddy, I'm not an animal. Buddy, I'm not an animal. Dragged on a table in a factory. Illegitimate place to be. In a packet in a lavatory. Die, little baby, screaming. Body, screaming. Fucking bloody mess. Not an animal. It's an abortion. Buddy, I'm not an animal. Buddy, I'm not an animal. Fuck this and fuck that. Fuck it all and fuck a fucking brat. She don't want a baby that looks like that. I don't want a baby that looks like that. Body. I'm not an animal. Body. It's an abortion. Body. I'm not an animal. Body. I'm not an animal. Body, I'm not an animal, an animal, an animal, an animal, an animal, an animal, an animal, an animal, an animal, an animal, an animal. Thank you. une forme, un objet. C'est comme le couvrir d'empreintes. Une trace formée par les images que j'ai sur les mains. On peut dire poser son regard, mais c'est seulement après avoir posé ses mains qu'on pose son regard et le regard perçoit. Déchiffre la forme et la voix avec les empreintes des mains. Une année de croissance de l'arbre faite d'empreintes, de marques de doigts, de taches de graisse. Posée sur l'écorce, analysée, palpée, suivie, touchée point par point. Sie hörten das Trio des Pianisten Guillaume de Chassy aus ihrem Album Silence mit der Komposition Majeur. Davor die Stimme von Alexandra Grimal, eine Stimme, die man eigentlich selten hört, denn ihr Hauptinstrument ist das Tenorsaxophon im neuen Orchestre National de Jazz Olivier Benoit. Ihre CD heißt Bambu und daraus hörten wir das erste Stück Touché. Und Sarah Moussia stellte sich vor mit ihrem Sex Pistols Projekt Nevermind the Future. Sie hören die Radio nach Jazz im Deutschlandfunk heute. Unser Thema neue Klänge aus Frankreich. Thank you. fusiller. Les fleurs, les jardins, les jets d'eau, les sourires et la douceur de vivre. Un homme est là par terre et baigne dans son sang. Les souvenirs, les fleurs, les jets d'eau, les jardins, les rêves enfantins. Un homme est là par terre comme un paquet sanglant. Les fleurs, les jets d'eau, les jardins, les souvenirs et la douceur de vivre. Un homme est là par terre comme un enfant dormant. Das war noch einmal Musik von Sylvain Reflet, diesmal aus seinem im Eigenvertrieb erschienenen Album Alphabet. Wir hörten daraus seine Komposition Electronic Firegun. Hier ein Zitat aus einem immer wieder lesenswerten Buch von Sidney Bechet. Es heißt auf Deutsch Petite Fleur, Erinnerungen eines begnadeten Jazzmusikers. Man hält Ausschau nach besseren Möglichkeiten, breiteren Wegen, um frei zu werden. Aber es war mehr als das. Wenn man auf etwas stößt, von dem man weiß, dass es einen innerlich größer machen kann, auf lange Zeit hinaus, so etwas wie ein wirklich tolles Orchester, das einen richtig beglückt, dann ist es mehr als bloß Größenwahn. Dann ist es wie ein Warten aufs eigene Leben. Fast als wüsste man, wo es zu finden sei und dass man dorthin gelangen müsse. Und wenn dann jemand einen zurückzuhalten versucht, wird man ungeduldig. Man hat den Eindruck, dass dieser andere, wer er auch sein mag, einem nicht im Wege stehen dürfte. Sidney Bechet. Und hier sind Simon Goubert Drums und Ablai Sissoko Kora. Ihre CD heißt African Jazz Roots. Ablai Sissoko Kora, Jean-Jacques Avenel Kontrabass und Simon Goubert Drums mit Marche Tilène aus dem Album African Jazz Roots. Und hier ist noch François Rollin im Duo am Klavier mit Stefan Oliva, der hat auch die Komposition geschrieben, Tango Indigo von Stravinsky zu Ellington. Thank you. Deutschlandfunk.